So, ja, dann schönen guten Abend zu den Netzgesprächen, dem Podcast, wo das Abschalten Spaß macht. Ja, jetzt habe ich es endlich mal reingebracht. Mit Folge Nummer 19 müssten wir haben. Genau. Und der Tom hat es noch nicht gehört, wahrscheinlich. Nee, ich höre das das erste. Ist das dein Neuer? Ich habe es in der letzten Folge irgendwie, das ist mir kurz vor der letzten Folge auf den Klo gekommen, die Idee. Und dann wollte ich eigentlich die letzte Folge schon so starten, habe es aber wieder mal verpeilt, weil das hier mit dem Ja. Sound ja alles nicht so klappt. Ja. Und ja, dieses Mal habe ich es dann hingekriegt. Das finde ich super. Ja, ich habe auch gleich schon auf der Webseite und im Feed und überall die Tagline geändert, dass mir das keiner Ja. mehr klaut, weil das war einfach zu cool. Ja. Doch, finde ich gut. Da Finde habe ich ich auch schön. übrigens gleich ein Feedback via Twitter bekommen von den Podcast-Kollegen von Ohrenbluten. Ja, aber dazu irgendwann in einer späteren Folge wahrscheinlich mehr. Ja, Herr Tom, Ja, sind wir wieder zusammengekommen, ne? da bin ich wieder. Das ist Ja. schön. Du warst auf einem Konzert, oder? Ach Gott, ich war Letzte, wo, also wo wir überall. eigentlich wollten. Ja, frag mich aber nicht mehr, welches das war, bitte. Du warst auf mehreren Konzerten seitdem. Ja, genau. Und Ich weiß war. nicht, der geneigte Zuhörer hat ja irgendwie mitbekommen, dass ich so ein kleines Musikmagazin habe und deshalb bin ich da relativ oft auf Konzerten unterwegs. Aber welches das jetzt ehrlich gesagt war, als wir sprechen wollten, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir waren letztens beim Motorhead gewesen. Die kenne ich sogar vom Namen her. Oh, wow. Obwohl es Oder. überhaupt nicht deine Musik ist. Nee, aber da früher, Motorhead. ich glaube früher, so als Metal und so, da gab es nur so AC/DC-T-Shirts und Metallica-T-Shirts. Und, na, wo warst du? Motorhead, Motorhead. Motorhead, genau. Das ist so, glaube ich, das Einzige, was ich immer irgendwie mitgekriegt habe. Ja, das So stimmt. vom Sound könnte ich es. Na, nee, eigentlich ist es alles AC/DC für mich. Okay. Ja, nee, hat mit AC/DC erstmal gar nichts zu tun, aber ist okay. ja, war verdammt laut. Wir waren in Düsseldorf gewesen. Und also das ist einfach unfassbar laut. Die fangen an zu spielen und denkst, boah, ist das laut. Und dann spielen die zwei Songs und dann sagen sie, okay, wenn ihr es lauter wollt, dann müsst ihr mal hier ein bisschen applaudieren. Dann applaudieren alle und dann schrauben sie an ihren Amps lauter. Und es ist so ohrenbetäubend laut. Also ich habe meine Ohrenstöpsel fast bis ins Hirn schieben müssen, um das zu ertragen. Ja, das ist echt unglaublich laut gewesen. Sind die nicht irgendwie dafür bekannt, dass die, weiß nicht, früher irgendwann mal so die lautesten Konzerte überhaupt gegeben haben, oder waren es andere Mettler? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, ich glaube, die Manowar standen mal im Guinness-Buch der Rekorde als lauteste Band der Welt. Ob sie es immer noch sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten irgendwie so 120 Dezibel oder sowas geschafft. Ja, wobei bei Guinness Buch der Rekorde muss ich jetzt gleich mal irgendwie die Überleitung an mich reißen. Ich lag nämlich vorhin in Ja. der Badewanne und habe das Guinness Buch der Rekorde 2012 mal so durchgeblättert, einfach ein bisschen. Ja. Und das ist ja einerseits schon relativ lustig und andererseits irgendwie erschreckend. Ich war so auf der Seite, wo so irgendwelche Rekordgemüse halt präsentiert wurden, so die schwerste Karotte, die schwerste Kartoffel und sonst was. Und da hatten sie halt irgendwie so den schwersten Kürbis drin. Und ich weiß nicht, ob du, es gibt ja in Amiland so Kürbisschnitzwettbewerbe, so immer vor Halloween und sonst was. Hast du da irgendwie im Web, sind da mal Fotos an dir vorbeigeschwappt? Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es da sowas gibt, ja. Ja, da stelle ich nachher irgendwie mal was in die Shownotes rein, weil da brichst du halt ab. Also das sind ja, Kunstwerke einfach nur. Nicht nur so Auge und Mund reingeschnitzt, sondern teilweise halt so gearbeitet, dass du die komplette Schale vom Kürbis außenrum entfernt hast und dann halt in total filigranen Bildern das Ganze stehen lässt. Also so einzelne Teile von der Schale, sodass du dann halt mit dem, wenn du eine Kerze oder sowas reinstellst, dann halt mit dem Licht-Schattenspiel irgendwie arbeitest. Ja. Und ja, das sind halt Kreationen dabei, da brichst du echt ab. Und da hatte ich halt irgendwann, ich glaube, das ist der, ja gut, das wird einfach die englische Übersetzung sein, aber das war so der National Pumpkin Carving Competition, bla bla. Und die gibt es halt irgendwie jedes Jahr. Und da habe ich halt auch Teile gesehen, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das? Und dann im nächsten Bild stand halt so der Typ daneben, der das geschnitzt hat. Ne? Und da hast du halt den Kürbis gesehen und der ging ihm halt mal so bis zur Brust hoch. Weil das halt einfach so ein Mutanten-Monsanto-Kürbis war, ne? Ja. Und ja, halt, vorhin. Halt, was für ein Kürbis? Mutanten, was Kürbis? Mutanten-Monsanto-Kürbis. Monsanto? Das ist diese Gen-Saatfirma da mit dem Genmais. Ah, okay. Ja, und jedenfalls irgendwie laut Guinness-Buch der Rekorde wiegt der schwerste Kürbis weltweit wohl. Jetzt musst du erst vermuten, bevor ich was sage. So wegen der Spannung. Ich schätze mal 150 Kilo. Nee, 800. What? Ja, das ist ein großer Kürbis. Das ist echt ein scheiß großer Kürbis. Das ist ein scheiß großer Kürbis. Darauf mache ich mir doch erstmal meine Dose hier auf, warte. Ach ja, richtig. Was trinkst du denn heute? Ich kann es noch gar nicht genau sagen. Also auf der Dose steht IRNBRU. Monsanto. Irrenbrü. Und dann steht da drüber noch Bar. Ein Irrenbrew Bar. Original and Best Inbrew Bar. Ja, geil. Und es ist ein Sparkling Flavored Softdrink. Na, dann Prost. Dann Prost. Dann probiere ich gleich mal. Ich warte ja immer noch auf den Moment, dass du irgendwann einfach umkippst und mit so einem riesen Plöck aus deinem Podcast dahin scheidest. Irgendwann trinkst du die falsche Dose, das prophezei ich an der Stelle. So. Wahrscheinlich in Folge 666 oder so. Ja, das ist dann so die Kombo-Dose. Es gibt auch diese Guinness-Dosen, wo man irgendwie draus zapfen kann, oder? Ich bin ja kein Biertrinker, von daher kenne ich mich nicht aus. Aber ich meine, sowas irgendwie mal in der Hand gehabt zu haben, wo so eine Art Patrone oder sowas drin ist. Und wenn du die aufmachst, dann wird das Bier halt irgendwie in Echtzeit mit Kohlensäure versetzt. Kennst du die Dinge? Nee, kenne ich nicht. Nee, ich kenne nur diese Perfect Draft Zapfanlagen, aber das ist ja jetzt auch nichts Innovatives mehr. Wahrscheinlich erwische ich irgendwann mal so eine Dose, so Cola Light Mentos, wo in dem Moment, wo du die Dose aufmachst, irgendwie das Ding reinploppt und dann hier das ganze Studio irgendwie in die Luft fliegt. Da gibt es ja auch schöne Videos von irgendwelchen Leuten, die das nachstellen und dann irgendwie vor der Kamera zerplatzen. Natürlich computeranimiert oder wie auch immer. Das sieht echt lustig aus. Ich glaube, das berühmteste von so einem englischen Mädel, die dann irgendwie Mentos isst, eine Cola Light schluckt und es ist vom Timing her absolut gut gemacht. Sie trinkt das dann und denkst, passiert jetzt irgendwas? Und gerade wo du so wieder kurz abbiegst und so warten, eigentlich so passiert da gar nichts. Boom, explodiert die und dann klatschen irgendwelche Teile an die Kamera. Es gibt, glaube ich, eine Mythbusters-Folge, wo sie sich irgendwie einen Schweinemagen organisieren und dann halt irgendwie Cola und Mentos reinkippen, den Magen oben versiegeln und gucken, wie viel du halt brauchst, bis das Ganze in die Luft fliegt. Und ist was passiert? Ja, aber halt in einer Menge, die du so, glaube ich, in der Geschwindigkeit und in der Kombination nicht zu dir nehmen kannst. Ja, okay. Ist länger her, dass ich das gesehen habe. Ja. Apropos gesehen, ich bin jetzt dem Tipp vom Jakob gefolgt und habe mal mit Breaking Bad angefangen. Ja, ich auch. Und ich bin irgendwie, Kollege aus der Firma hatte die ganzen DVDs, dann habe ich mir die ganzen Boxen besorgt. Und habe ich jetzt seit der, ja, was waren das, 17er Folge, glaube ich, seit der 17er Folge, bin jetzt irgendwie Mitte Staffel 3. Okay, ich bin bei Folge 3, Staffel 1. Ja, nichts verraten. Ja. Nee, das wird immer geiler. Der Jakob hat schon recht gehabt. Also, wenn die anderen Serien, die es so gibt, auch in der Qualitätsliga mitspielen, dann erschließt sich mir da, glaube ich, irgendwie nochmal eine neue Welt. Ja, also, man, da gibt es schon einige gute Serien. Wie gesagt, Prison Break. Fand ich immer super. Muss ich dann wohl danach mal einschieben. Das ist ja auch irgendwie so, wenn du da drin bist, da kannst du nicht so viel parallel gucken, finde ich. Also, ja, so Serien musst du halt irgendwie dann schon immer durchreißen. Und klar kannst du irgendwie mal Pause machen und was anderes gucken, aber so zwei oder drei Serien gleichzeitig zu verfolgen, das finde ich, glaube ich, relativ schwierig. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich glaube auch, Obwohl, ich glaube, das ist ein Unterschied, was du für Serien guckst. Also diese Breaking Bad, Prison Break und so, das sind ja diese 45-Minuten-Serien, die halt auch ein bisschen komplexer sind. Also ich habe eigentlich kein Problem, irgendwie diese 25-Minuten-Serien parallel zu einer 45 Minuten langen Serie zu schauen. Sowas wie, weiß nicht, The Big Bang Theory oder Stromberg, sowas immer mal reinzuschieben, weil das ist ja doch relativ. Nee, ist auch nicht richtig. Jetzt wollte ich sagen, abgeschlossene Folgen sind, aber eigentlich erzählen die ja auch Geschichten. Aber es ist irgendwie ein bisschen leichter verdaulich in der Regel. Ja, ist halt mal so knapp die Hälfte von der Zeit, ne? Stimmt eigentlich, wenn Ja. du dir jetzt mal so diese Sitcom-Serien anguckst, so, was weiß ich, ob es der Steve Urkel oder der Prinz von Bel-Air oder jetzt Two and a Half Men oder sowas ist, stimmt, die laufen alle so um die halbe Stunde oder 25 Minuten, halbe Stunde mit Werbung oder sowas, ne? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine genormte Länge gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass es immer so 21 Minuten 30 oder sowas sind. Aber auch da mag ich mich einmal mehr täuschen. Ja, das ist ja nichts Neues, ne? Nee. Nee. Nee. Dann macht es auch mehr Spaß abzuschalten. Ja, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Ja, richtig. Und ich habe hier irgendwie so ein Ding an mir vorbeischwappen sehen. Das fand ich doch mal erwähnenswert und werde das deswegen hier mal anteasern. Früher gab es wohl irgendwie die Möglichkeit, dass du Gefangenen, die im Gefängnis sitzt, so Weihnachtspaketchen schicken kannst, damit die sich freuen und ein bisschen in die Gesellschaft integriert fühlen. Und dann kannst du halt irgendwie angeben, ob deine Identität bekannt wird. Dann schreiben die dir eventuell noch einen Brief zurück oder sonst was, ne? Ja. Und da gab es jetzt wohl irgendwie Gesetzesänderungen, sodass in einigen Bundesländern ist es schon so und die letzten ziehen jetzt, glaube ich, dieses Jahr nach, sodass dieses Jahr für einige Bundesländer die letzte Möglichkeit ist, mal irgendwie so ein Weihnachtspaket für den Knast fit zu machen, weil du das danach nicht mehr darfst. Und hier in Hessen ist es so, dass es irgendwie schon nicht mehr gestattet ist. Und da bieten die als Alternative an, dass du Gefangenen ein Buch stiften kannst. Da gibt es Ja. irgendwie so eine Seite, die nennt sich freiabos.de. Und da kannst du dann halt irgendwie so dein Bundesland auswählen und kannst gucken, in den verschiedenen Justizvollzugsanstalten steht dann halt, der Günther wünscht sich den Duden und der Fritz wünscht sich das Ausbrecherhandbuch. Also jetzt nicht ganz so krass, aber halt von Romanen über Sachbücher, über Lehrbücher oder sonst was oder der Koran oder was weiß ich, die Geschichte von Gandhi oder sowas, ne? Und dann kannst du halt, wenn du Interesse hast, einem Gefangenen zu Weihnachten ein Buch schenken. Ja, ist auch nicht schlecht. Und die Idee finde ich irgendwie ganz cool. Also die haben es halt auf der Webseite noch schön ausformuliert, warum die das alles machen. Halt so ein bisschen Integration wieder in die Gesellschaft, mit Leuten eventuell in Kontakt kommen, die halt draußen sind und wenn es halt nur mal ein Brief ist oder sonst was. Und ja, wenn der eine oder andere da Interesse hat, kann der bestimmt irgendwie einen Menschen zur Freude bringen. Ja, verlinkt das mal. Finde ich gut. Ja. Vielleicht mache ich das sogar auch. Oder Und ja, ich meine, so ein Buch ist halt mal irgendwie für einen Zehner gekauft. ja. Ja. Und das fand ich nett und deswegen verlinke ich das. Ja, finde ich auch gut. Weil jetzt ist ja hier irgendwie wieder Weihnachtsterror angesagt. Ja. Also wenn ich mich gefragt hätte, was schenke ich einem Gefangenen, ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht gewusst, außer irgendwie Pfeile, Säge und die erste Staffel Prison Break. Lockpicking-Set. Nee, blöder Witz am Rand. Nein, die Idee finde ich gut. Das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Ja. Ja. Lockpicking-Set, da denke ich sofort an Schlösser, dann denke ich an Autos und dann fällt mir ein, dass unser Auto kaputt gegangen ist. Oh, Wir hatten so einen richtig Ur oder nur das Schloss? Nein, so richtig kaputt. Also wir hatten einen uralten Ford Fiesta, ich glaube Baujahr 95. Und der war schon so weit, dass das Motorlämpchen immer anging. Also der hat de facto pro Woche irgendwie 3 Liter Öl gebraucht. Und wir haben es halt nicht immer nachgefüllt und haben eines Morgens gedacht, ja, bis zur Bahn schaffen wir es noch, die paar Meter da. Und auf der Hälfte der Strecke geht das Ding aus und hatte einen schönen Kolbenfresser mit Motorschaden. Und ja, dann standen wir da. Aber was ich eigentlich erzählen will an der Stelle, das fand ich total cool, weil man überlegt natürlich, was macht man jetzt mit einem Auto, das man am Straßenrand stehen hat? was ein Kolbenfresser hat, das man nicht mehr wegbewegen kann, das de facto kaputt ist. Kolbenfresser ist so motorblockiert und dadurch auch die Reifen, oder? Ja, genau, Kolbenfresser ist, ich weiß nicht genau, was da passiert, aber ich glaube, dass die Kolben sich einfach... Verhakt oder sonst was. Ja, wegen einem Öl halt kein Spiel. Ja. Zu dicht und da geht einfach nichts mehr. Kaputt. Ja. Kaputt. Dahin. Ja. Und eigentlich haben wir gedacht, wir können das irgendwie jetzt, müssen es zur Verwertung geben. Und die erste Verwertung sagte irgendwie, ja klar, 40 Euro, holen wir es ab und machen alles. Die zweite Verwertung sagte, ach, wir machen das alles umsonst, wir holen es ab. Und dann ich, okay, wenn die das umsonst machen, niemand macht irgendwas umsonst. Ja. Und dann, wenn die irgendwas davon haben, dann habe ich mich daran erinnert, dass irgendwann mal ein Freund erzählt hatte, der hat auf mobile.de ein altes Auto verkauft und hatte innerhalb von, weiß nicht, kürzester Zeit so viele Anrufe, dass er sein Telefon abstellen musste. Weißt du, wann das war ungefähr? Wie lange das her ist bei dem? Ach, weiß nicht, bestimmt 3 Jahre oder 4 oder sowas. Weil das wird irgendwie, ich weiß nicht, wie der Altmetallpreis zurzeit ist, aber es ist ja, so, dass du da irgendwie schon noch gut was rausholen kannst. Also ich weiß in der Zeit, so vor 3-4 Jahren, das war, wo ich aus Wiesbaden umgezogen bin, und da habe ich so die eine Hälfte meines Zimmers im Hausmüll entsorgt über 2 oder 3 Wochen und die andere Hälfte dann halt irgendwann mal so zum Sperrmüll rausgestellt. Und da war es auch so, dass innerhalb von kürzester Zeit alles Metallische weg war. Ja. Und jetzt hier auch, also bei uns hier ist es sperrmülltechnisch noch so, dass ein ganzer Bezirk Sperrmüll hat. Und dann halt so ein kompletter Stadtteil halt vollgestellt ist mit Scheiße. Während das in Wiesbaden oder Mainz oder Gießen oder wo ich sonst wo gewohnt habe, immer so war, dass du da irgendwie anrufst 1-2 Tage vorher und dann kommen sie halt nur bei dir vorbei. Genau. Und hier ist halt immer, wenn Sperrmüll ist, ist halt voll Action. Da ist die komplette Straße voll mit so Mini-Transportern oder so Pickups mit oft polnischen Kennzeichen. Und die nehmen alles mit, was aus Metall ist. Also ich hatte hier Monitore rausgestellt und die haben die Kupfernetzkabel abgeschnitten. Ja, ja. Und das wird beim Auto halt wahrscheinlich auch so sein, dass du da irgendwie gut Kohle noch rausholen kannst durch den Materialwert. Ja, also das hat mich echt gewundert. Dann habe ich einfach mal auf mobile.de für 100 Euro das Ding reingestellt und gesagt, Auto kaputt, macht damit, was ihr wollt, könnt ihr sofort abholen, ihr müsst nur die Abmeldung, müsst alles übernehmen. Und also wirklich innerhalb von einer Viertelstunde riefen zig Leute an. Der erste wollte mir irgendwie 70 Euro geben. Der zweite, mit dem ich telefoniert habe, der war dann sofort bei den 100 Euro. Dann hatte ich natürlich zugesagt, weil 100 Euro hatte ich reingeschrieben. Und dann rief noch einer an und ich sagte, naja, wenn du es wirklich haben willst, musst du mir schon mehr als 100 Euro geben. Da hat er mir 130 Euro gegeben. Und vielleicht hätte ich das Spiel noch weiter treiben können, aber ich war dann irgendwie froh, dass das Auto weg ist. Und er kam dann 2 Stunden später, hat das Auto abgeholt, hatte auf einem Hänger hinten schon ein anderes drauf, hat mir 130 Euro in die Hand gedrückt und ist mit dem Ding ab. Ist alles abgemeldet, Steuerversicherung, jetzt Schreiben bekommen, ist alles gut geklappt. Ja, da hätte ich nie gedacht, dass man da noch irgendwie Kohle für so ein altes Auto bekommt. Aber es ist ja nicht verwunderlich, wenn man ständig hört, irgendwie der Zug hat Verspätung, weil irgendwelche Leute Oberleitungen klauen oder Schienen oder Weichen oder was auch immer. Das passiert in der Kölner Gegend immer mal, um an dieses Altmetall, in dem Fall halt nur Metall zu kommen. Finde ich erstaunlich. Irgendwo, ich glaube, das war in der Gießener Region damals, da ist auch so eine Aktion gelaufen, da haben sie, glaube ich, auf einer stillgelegten Strecke irgendwie Metallschienen klauen wollen und sind halt so professionell rangegangen, dass vorher Anwohner gewarnt oder informiert haben, hier gibt es jetzt ein paar Bauarbeiten, beschwert euch mal nicht wegen der Lautstärke, es ist in 1-2 Tagen vorbei oder in einem Tag, ich weiß es nicht, und haben sich halt noch so orangene Westen besorgt, alles abgesperrt, also wie im Film halt, ne? Und haben dann halt irgendwie Schienenmaterial entwendet. Ja, ist schon hart. Du musst schon krank drauf sein, um so eine Bahnschiene zu klauen. Und ich meine, wo verkaufst du die? Schmilzt du ein, oder? Ich habe keine Ahnung. Also die bringen es irgendwo in andere Länder, nehme ich mal an. Und wie bringst du so eine Bahnschiene außer Landes, ha? Das will ich aber mal sehen. Ja, die werden das schon entsprechend stückeln. Die kommen einfach in den Transporter und dann wird über die Grenze gefahren. Ist die am Stück nicht mehr wert? Ist doch egal, wie gestückelt das Eisen ist, oder? Also ich denke mal nicht, dass der Zweck der Schiene weiterhin der einer Schiene sein wird, sondern was auch immer. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich bin im Schienenklau-Business noch nicht so, habe ich noch nicht so den Einblick. Ja, kann ja noch werden. Wir haben ja noch Zeit. Also wenn irgendjemand, der zuhört, irgendwie öfter Maschinen klaut, einfach hier unangemeldet mit irgendeinem Pseudonym mal schreiben, wie das so funktioniert. Genau, irgendwie noch eine falsche E-Mail-Adresse angeben, die aber richtig aussieht und dann passt das alles schon. Ja, vielleicht können wir da mal so eine Outdoor-Reportage machen. Netzgespräche geht raus oder sowas. Ja, das können wir irgendwann auf jeden Fall mal machen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig erwähnt habe. Ich habe ja die letzte Folge mit Marcel gemacht und eigentlich wäre ich schon eine Woche früher rausgekommen, weil mir ist es da das erste Mal passiert, dass die komplette Aufnahme abgeraucht ist. Oh. Und das hat mich irgendwie so genervt, dass ich mich im Internet mal ein bisschen umgeguckt habe, um irgendwie nach einer externen Recording-Backup-Möglichkeit zu suchen, dass irgendwie, wenn die Laptop-Aufnahme fehlschlägt, ich irgendwie nochmal ein Device an den Mixer hänge. Ja. Und so irgendwie 19 Zoll MP3-Aufnahme-Dinger kannst du halt irgendwie mal vergessen, weil die kann man nicht bezahlen. Aber was durchaus interessant ist, sind irgendwie so kleine portable Handaufnahmegeräte, die dann auch irgendwie schon so Richtmikrofon-Bla-Zeug drin haben, die du halt irgendwie auch noch per Line-In durchschleifen kannst. Ja. Und irgendwann im nächsten Jahr hole ich mir so ein Teil. Wenn ich das da habe, dann können wir mal rausgehen. Muss man irgendwo treffen. Wie auch immer. Dann klauen wir selber Schienen. Ja. Nehmen das auf. Ja doch, diese Dinger sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, für 200, 250 Euro kriegst du schon ziemlich gute Geräte da. Ja, so Tascam oder weiß nicht. Ja. Die nehmen dann auch schon in Surround auf, habe ich gesehen. Obwohl ich das dann übertrieben finde. Kannst du Surround sprechen? Weil sonst lohnt sich das ja nicht so richtig. Ich kann immer um das Ding herumlaufen und dabei sprechen. Ja, das ist natürlich auch geil. Ja. Da muss man sich mal irgendwas überlegen, ob das irgendwie Sinn macht, ob man das gescheit anwenden kann für so einen Podcast. Ja, da könnte man den Leuten irgendwie den Unterschied zwischen hier und da erklären, wie in der Sesamstraße damals, weißt du? Ich bin jetzt hier und es kommt dann von hinten. Dort ist dann der Witzmann. Aber es ist ja. Jetzt wird es aber auch albern, ja? Wechseln wir das Thema jetzt. Also. Hast du noch ein Thema? Nö. Nö. Dann. Das wird die kürzeste Netzgesprächfolge. Wir können jetzt einfach aufhören. Guck mal. Ah ne, hier so ein bisschen müssen wir noch, ne? Jetzt hagelt es doch wieder Kritik. Ich kann zum Beispiel erstmal erzählen, dass mein In-Brew-Bar hier schmeckt wie so ein Uluduck, was man vom Dönermann kennt. Ich habe noch nie Uluduck getrunken, was ist denn das? Das ist auch so ein Limonadenzeug. Okay. Ich kann es nicht wirklich mit irgendwas vergleichen, weil es halt schon ein eigener Geschmack ist. Aber ja, es ist so ein bisschen wie Kipmer Sprite und Mezzomix und Fanta in einen Becher und noch eine Tüte Ahoi-Brausepulver deiner Wahl. Wow, nicht schlecht. So ungefähr. Also, der Döner der Getränke, alles drin. Alles einmal hier, nicht Fanta, wie sagt man? Limonade mit allem. Ja. Ohne Zwiebel. Ich glaube, man sagt es ohne G am Ende, oder? Irgendjemand hatte das mal bestellt. Und ich glaube, er sagte Uluda. Ein Uluda? Uluda. Hm. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist ja nicht so, dass ich Türkisch kann. Da kann ich nur Bir iki üç. Das ist irgendwie 1, 2, 3. Ja, Bir iki üç. Das habe ich, glaube ich, im Erkan und Stefan-Film gelernt. Ja, ich glaube, das hat jeder. Die Vögel gibt es auch nicht mehr, ne? Die haben sich ja irgendwie letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so getrennt, ne? Die waren ja voll in Streitigkeiten, weil der eine ist irgendwie super pleite. Irgendwas war da doch. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich die cool fand. Also sowohl die Filme als auch die haben ja irgendwie, glaube ich, mal so eine komische Show oder sowas gemacht. Ich fand die eigentlich immer relativ gut, weil die haben halt einen auf aufgesetzt Assi gemacht, aber ich fand, die hatten an der einen oder anderen Stelle durchaus Anspruch. Bei den Filmen vielleicht nicht so, aber bei den Sachen, die sonst so mehr oder weniger auch spontan gemacht haben, wenn sie irgendwie zu Gast oder sowas waren, finde ich, hat da irgendwie immer ein bisschen mehr dahinter gesteckt, als so fördergründig durchgekommen ist. So, weiß nicht, wie beim Helge Schneider auch, halt nur nicht so extrem. Ja. Die haben mehrere Filme gemacht. Ich kannte irgendwie, glaube ich, nur einen. Es gibt irgendwie Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis. Und, ich weiß nicht, wie der erste hieß. Hieß wahrscheinlich nur Erkan und Stefan. I don't know. Ich glaube, es sind zwei oder drei. Die haben sich auf jeden Fall getrennt irgendwann in den letzten Jahren. Man hört ja auch gar nichts mehr von denen. Wahrscheinlich, weil sie sich getrennt haben. Ja. Erkan und Stefan. Dönertier. Also, ich kenne jemanden, der hatte immer ziemlich viel über eBay versteigert und der hatte, glaube ich, irgendwann mal angefangen, so ganz viele Dönertiere zu kaufen, um die dann teuer bei eBay zu versteigern, als die irgendwie knapp wurden oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat er am Schluss noch ein, zwei Dönertiere da gehabt, die er nicht losgeworden ist. Die waren schon albern, die Teile. Diese Stoffdöner. Er hat ein bisschen was von Sammeln dann, oder? Hm? Ich wollte die Überleitung machen, weil ich habe ja vorhin das Guinness-Buch der Rekorde in der Badewanne gelesen. Ah, da gab es eine Seite über Sammeln. So, ja. Was weiß ich, Briefmarken sammeln oder Cola-Dosen sammeln oder sonst was. Und wenn du ins Guinness-Buch der Rekorde willst, dann ist das ganz einfach, weil dann musst du einfach Sachen sammeln, wo Pilze drauf sind. Und dann brauchst du nur 400 Gegenstände. Und dann bist du im Guinness-Buch der Rekorde, weil der jetzige Pilz, wie sagt man, Pilz bemalt, Pilzgegenstandsbesitzer oder sowas. Du meinst Gegenstände mit Pilzen drauf? Ja, ja, ich will das in einem Wort sagen, aber das geht nicht. Pilzgegenstandsbesitzer, genau. Pilz? Der Pilzgegenstandsbesitzer mit der höchsten Pilzbesitzrate, der hat nur... 396 Items mit Pilz drauf. Und das heißt, wenn du irgendwie 400 Pilz-Items hast, dann ey, what the hell? Mit sowas kommt man ins Guinness-Buch? Ja. Mit Gegenständen, wo ich müsste es mal, das weiß ich jetzt nicht, aber so zum Beispiel bei Igeln ist es ein bisschen schwerer. Igel hatten wir auch schon als Thema. Bei Igel brauchst du so irgendwie um die 800 Gegenstände. Und wenn es dann halt an so Sachen geht wie Katzen oder Dalmatiner, dann bist du halt irgendwie so schnell mal im Zehntausender-Bereich. Und wie viele Seiten voll mit solchen Rekorden gibt's da? Ich meine, das ist doch super uninteressant. Norbert M. aus K. ist der Mann mit den meisten Gegenständen, auf denen Igel abgebildet sind. Ja, genau. Und deswegen habe ich mir das Buch gekauft, um irgendwie Themen ranzukarren. Ja. Also kauft euch Pilzgegenstände. Einfache Pilze reichen nicht, das müssen hier schon irgendwie Gegenstände sein mit Pilz drauf. Wie ist das, wenn du dir die heimwerkst? Du kaufst dir so einen Pack Champignons, wo so 800 Stück drin sind und nagelst dir die an die Regale, an den Monitor und ans Knie. Ja, meinst du echte Pilze drauf oder aufgemalte Pilze? Also Abbildungen von Pilzen auf Gegenständen? Ja, ich denke, da zählt alles. Da zählt einmal irgendwie die Vase, wo der Pilz draufgemalt ist, als auch irgendwie der Gartenzwerg, der auf so einem Wiesending steht, wo noch ein Champignon wächst. Muss halt nur irgendwie Pilz sein. Ich weiß es nicht, probier's doch mal. Ich glaube, meine Frau schlägt mich tot, wenn ich hier 400 Pilze irgendwo dran nagel. Sie sagt ja. So, ich wollte gerade sagen, das weißt du doch nicht. Probier's doch. Ja, aber ja, damit fällt der Rekord für dich schon mal flach. Was haben wir denn noch? Was könntest du denn ja, noch Pilze machen? Ist halt das Einfachste gewesen, weißt du? Ja. Deswegen. Igel haben wir nur zwei im Garten. Da komme ich auch nicht drüber. Und ich glaube, so ein 800-Kilo-Kürbis kann ich auch nicht wachsen lassen. Vielleicht kommen wir mit dem unstrukturiertesten Podcast überhaupt rein. Das könnte sein. Ja. Da gibt's bestimmt noch keine Kategorie für. Das muss ich mir irgendwie mal durchkicken heute Abend. Gibt's da so Tech-Kategorien, IT-Kategorien? Ja, so dann ist dann der erste Supercomputer drin und was weiß ich, die größte Festplatte, die halt jetzt irgendwie bis zur Druckzeitlegung vorhanden war. Dann irgendwelche Meilensteine, so was weiß ich, erste Röhrencomputer nach Lochkartengedöns. Du hast halt immer so eine Doppelseite zu irgendwie einem Thema. So, was weiß ich, unsere Erde, geht es dann kurz um Weltbevölkerung oder sonst was. Und dann geht es auf der nächsten Doppelseite weiter mit Kontinenten, wo dann drin steht, dass Australien im Schnitt nur 200 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und dann hier ist Australien jetzt im Guinness-Buch der Rekorde als niedrigster Kontinent. Also ist halt ja so das Useless-Fact-Buch sozusagen. Ja. Nur wenn ich jetzt hier irgendwelche Useless Facts aus dem Internet rezitieren würde, dann könnten die ganzen Leute wieder sagen, nenn doch mal Quellen. Und so kann ich sagen, hier, es steht in meinem Buch. Hm. Und wenn es gedruckt ist, dann stimmt's ja. Das ist jetzt mal eine gewagte These. Die stammt ja nicht von mir. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, die ganzen Internetausdrucker sagen doch irgendwie, dass das gedruckte oder auch im wissenschaftlichen oder sonst was ist ja immer das, da bist du erst jemand, wenn du in irgendeiner Zeitschrift publiziert hast. Und wenn du halt deine Doktorarbeit nur ins Netz stellst, dann bist du halt nicht so der Held, wie wenn du jetzt irgendwie in der Nature abgedruckt wirst. Ja gut, das ist natürlich, also ist richtig, entweder du postest es auf deinem Blog, wo es keinen interessiert, oder irgendjemand sagt, hey, das ist schon ganz cool und postet es in seinem Magazin, also das ist ja. Ich hatte das eher so verstanden, was gedruckt ist, ist richtig, aber das muss ja nicht sein. Du kannst ja Lügen drucken, das stimmt ja dann auch nicht. Das heißt, wir wären eigentlich besser, wenn wir unsere Folgen auf CD printen würden. Nee, die Dialoge veröffentlichen, abschreiben und veröffentlichen in Buchform. Aha. Ey, vielleicht ist das eigentlich, keine Ahnung, ist das eine Geschäftsidee? So ein Podcast, der total besucht ist, als Buch rauszubringen, best of in Dialogform? Boah, ich glaube, das geht nicht. Also warum? Ich weiß nicht, Das zieht nicht, oder? Ist ja immer schwierig, so entweder ein Gespräch niederzuschreiben, weil sich das halt einfach nicht so flüssig liest, weil ich immer irgendwie sag. Oder du, Ich sag, ich nein. Sag schon. Das wusste ich jetzt aber nicht. Oder andersrum halt, irgendwie was geschrieben ist, flüssig vorzutragen, ist auch relativ schwierig. Weil es halt immer ein Unterschied ist, ob du jetzt einen Text für die Zunge erschaffst oder einen Text für das Papier erschaffst. Ich denke, das läuft irgendwie unterbewusst anders ab. Ich glaube aber, dass es kein Problem ist. Also du wirst ja dann einfach, das, was ich zusammen stammel, wirst du am Ende in einem Satz formulieren. Du wirst alle Äs und so weiter nicht reinschreiben. Über das Magazin passieren ja auch das ein oder andere Interview. Und da stottern die Leute auch mal oder machen oder die Sätze sind einfach nicht gerade und am Ende schreibst du ein Interview in geraden Sätzen runter. Und es hat trotzdem Charakter von einem Interview. Und wenn du weißt, wie die Leute reden, kannst du die Worte, die sie sagen, auch immer so quasi beschreiben, abschreiben, dass es so rüberkommt, wie sie wirklich gesprochen haben. Da kann man ja schon das ein oder andere umgangssprachliche Wort mit reinbringen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Die Frage ist, lesen das wirklich Leute? Ich glaube, es gibt Leute, die lesen lieber, als dass sie hören. Ich gehöre da zum Beispiel zu. Ich glaube, ich würde lieber Dialoge lesen, als sie hören. Ich mag keine Hörbücher zum Beispiel. Müssen wir, du bist doch iPhone-Mensch, oder? Nein. Stimmt, mit dir war ich immer bei Android. Weil ich sonst immer nur iPhones um mich rum habe, weil hier mit dem Siri kannst du ja diktieren. Da hätte ich gesagt, das lässt du einfach nebenbei laufen. Und dann haben wir sozusagen auch gleich das Transkript dazu. Ja, das kann. Oder wir holen uns eine Showpraktikantin, die irgendwie Stenografie macht. Warum nicht? Meine Freundin konnte mal Steno. Konnte, ich weiß nicht, ob sie es noch kann. Kennst du dich damit aus? Also ganz grob? Weil dann, da schreibt man ja nicht richtig, oder? Das sind ja irgendwie... Nee, das sind einfach nur so Haken und komische Pinüppel, die du da aufmalst, die halt schnell gehen müssen. Stehen die für Wörter oder für Silben oder wie funktioniert denn das? Ich habe das vergessen. Ich könnte jetzt meine Freundin runterrufen, die könnte das erklären, aber ich glaube, die wird es mir tierisch übel nehmen, wenn ich sie jetzt live in die Sendung hole. Ja, dann recherchiert das doch mal fürs nächste Mal, weil das finde ich irgendwie interessant. Ich könnte mal hochschreien und könnte fragen, ob sie Lust hat. Warte, ich probiere das mal, aber ich glaube, das wird nichts. Ela? Das Problem ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Ja, nee, dann lassen wir das einfach. Aber dann haben wir ja zumindest irgendwie einen Aufhänger. Jetzt bin ich immer ein bisschen verwirrt. Wo ist meine Freundin hin? Die stenografiert irgendwie. Wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich auch irgendwie was, was du ewig üben musst, oder? Ja, ich glaube schon. Also sie hat da schon ziemlich lange geübt, glaube ich. Nee, was erzähle ich da? Ich weiß es nicht. Also ich glaube aber schon. Also ich meine, die hat ja da irgendwie... Die hat ja eine Ausbildung mit sowas gemacht. Und wenn es eine Ausbildung ist, dann... Da übt man sowas schon mal. Dann übt man sowas. Ja, apropos üben. Ich habe mir jetzt irgendwie... Ich bin gerade dabei und habe mir das ein oder andere Mal schon unsere Gitarre, die hier irgendwie liegt, aber keiner so richtig spielen kann, geschnappt. Ja. Und habe mir so eine Gitarrenlern-DVD irgendwie mal von einem Bekannten besorgt. Ja. Von wem ist die denn? Die ist von irgendeinem Peter. Die ist so voll aus den 70ern oder 80ern. Ich würde sagen aus den 80ern. Ne? Das ist halt so ein Typ mit ewig langen Locken und erzählt dir halt, wie man Gitarre spielt. Und da versuche ich mich gerade dabei oder daran. Und was kannst du schon? Ich kann schon zwei oder drei Griffe oder Akkorde. Okay. Du kannst bestimmt E-Moll. Ach, er macht das jetzt live dabei. Ja. Ich glaube, ich kann so einen G-Griff oder so. Ah, ein G, ein wunderschönes G-Dur. Und dann noch so ein A? A-Moll oder A-Dur? Weiß nicht, irgendwie so drei Finger auf das Gleiche bei drei dann Seiten. Das ist ein A-Dur. Genau, und dann gibt es noch einen, wo man irgendwie nur mit dem einen Finger ganz unten die letzte Seite zupft, festhält und dann auch wieder vier Seiten anspielt. Oh, die kenn ich jetzt gar nicht. Die gleichen Seiten anschlagen wie bei dem G-Ding und dann unten eine festhalten und ja, egal. Und jedenfalls ist die DVD total cool, weil da macht dieser Typ rum, der halt irgendwie aussieht, als wäre er direkt aus den 80ern, was er auch ist, weil die DVD ja aufgenommen wurde. Und dann meint er so, ja, und jetzt habe ich euch hier was erzählt und jetzt kommt mal kurz der Helge und sagt euch was. Und dann ist halt so ein Schnitt und dann steht da der Helge Schneider, wo er so, keine Ahnung, irgendwas zwischen 30 und 40 ist. Ne? Und erzählt halt irgendwie einen kurz, wie er die Gitarre hält oder wie er hier so spielt oder so spielt. Und dann ist es wieder weg. Und ich saß da und ich habe mich natürlich am Anfang voll weggeschmissen. Das ist aber nicht zufällig der Peter, der in der Band von Helge Schneider spielt. Boah, das kann schon sein. Weil der sagt ja immer, also da gibt's doch so einen Drummer. Glaube ich, my name is Peter and I'm a drummer in a band. Ja, der wenn er Drummer ist, dann passt es ja nicht mit Gitarre lernen, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht kann er ja auch Gitarre spielen. Also es sind ja oft Multi-Instrumentalisten. Guck mal, Gitarre lernen. Bitte? Gitarre lernen mit Peter. Dann sagt mir der Google doch bestimmt, wie der heißt. Peter Bursch ist es. Ja, ja, genau. Das ist der Typ, der mit Helge Schneider rumgurkt. Ah, okay. Ja, ist jedenfalls irgendwie zu empfehlen. Weil eigentlich bin ich ja nicht wirklich begabt, was sowas angeht, aber auch wenn es jetzt nur drei Griffe sind, ja, hat es mich immerhin schon mal so weit motiviert, um bis dahin zu kommen. Ja. Ich weiß nicht, jetzt bin ich ja verwirrt. Also ob das jetzt wirklich der Peter ist. Also ich glaube nicht, dass es der Peter, der Drummer ist. Auf jeden Fall hat dieser Peter Bursch auch was mit Helge Schneider zu tun. Naja, egal. Wieder geglänzt mit gesundem Halbwissen. Ja, dann ohne Überleitung. Ich bin heute im Internet gesurft und da ist mir was ganz, ganz Merkwürdiges über den Weg gelaufen. Ich habe das zwar irgendwann früher schon mal gesehen, aber relativ schnell wieder vergessen. Da ich inzwischen ja selbst Vater bin, sehe ich das jetzt unter einem anderen Gesichtspunkt als früher. Es gibt so ein, so eine Firma, die stellt Puppen her. Und zwar stellt die Puppen her, die aussehen wie Babys und aha, die so dermaßen real aussehen, dass du halt denkst, du hast da so einen echten Säugling oder sowas vor dir. Ja. Und ich glaube da auch noch irgendwas gelesen zu haben, dass in Deutschland so ist, dass die nicht werben dürfen oder irgendwas aus irgendwelchen Gründen. Deswegen kriegt man hier nicht so viel davon mit. Und dann bin ich halt heute auf der englischen Ebay-Seite gelandet, wo die ihr komplettes Produktportfolio anbieten. Und da fällst du halt echt mal rückwärts vom Stuhl, weil du klickst halt eBay auf und siehst dann halt so 50 Babys. So Menschenhandel 2.0. Und wenn die nicht so scheiße teuer wären, habe ich mir überlegt, dass wenn du dir so ein Ding irgendwie bestellst, kannst du komplett die Gesellschaft trollen. Es gab ja damals so schon diese Jackass-Folgen, wo sie irgendwie so eine Babywiege auf ein Auto oben drauf gestellt haben und dann losgefahren sind und irgendwie die anderen Leute rundherum geschockt haben. Mhm. Aber wenn ich mir gerade vorstelle, was du irgendwie für eine Massenpanik auslösen könntest, wenn ihr abgefahrenen Scheiß mit so einer Babypuppe machen könntest. Ja. Ja. Das wäre dann die nächste Outdoor-Folge. Erst Schienen klauen und wenn wir das überleben, dann machen wir hier, weiß nicht, schauen wir dann mal. Baby droppen. Ja, ist krass. Es fällt mir gerade ein, gab es mal diese Real Dolls. Das war eigentlich wahrscheinlich genau dasselbe wie die Babys, nur mit Frauen. Ja, ich habe mir auch überlegt, ob das der gleiche Hersteller war. Da gab es auf Arte lief mal irgendwie eine Doku über so Hacktivisten. Ja. Da wurden die auch irgendwie interviewt oder gezeigt oder sonst was. Und da hast halt irgendwie auch den kompletten Produktionszyklus von dem Ding mal gesehen. Mhm. Und ja, das ist genau selbe Krankheitskategorie. Ich meine, das ist schon Sexpuppe 2.0 dann, ne? Das ist schon. Also Sexpuppen fand ich ja immer merkwürdig. Aber wenn dann irgendwie jemand anfängt mit so einer Real Doll, also die wirklich aussieht wie so eine. Ach, keine Ahnung, ich bin halt der, finde ich es auch nicht viel so. Also. Ja, dann musst du schnell den Sprung irgendwo anders hinschaffen. Wobei das natürlich wieder, wenn wir natürlich noch kurz drauf hängen bleiben, hätten wir natürlich wieder die diversen Google-Verirrungen auf unserer Webseite, ne? Das müssen wir jetzt nur in den Shownotes irgendwie plastisch darstellen. Ja. Und dann hagelt das wieder perverse. Ja, sehr gerne. Also. Wenn du kein Problem mit perversem Publikum hast, dann... Nee, das sind ja eh die Einzigen, die kommentieren. Nee, Menschenhandel. Heute hat irgendjemand in der Firma einen Artikel vorgelesen, ich glaube im Handelsblatt stand es, dass in China boomt der Kinderhandel, weil in China haben sie ja ein Gesetz, das sagt, du darfst nur noch ein Kind haben pro Familie. Ein Kindpolitik heißt das, glaube ich, ne? Ja, genau, ein Kindpolitik. Und die umgehen das, indem sie alle möglichen Kinder kaufen für ihre Familie. Also Kinder, die sie dann irgendwie großziehen, die man wahrscheinlich irgendwie, damit sie einfach sicher gehen können, dass sie später im Alter mal irgendwie 10 Kinder haben, die sich um sie kümmern können. Weil eins langt da ja oft nicht. Das kann ja wegsterben, das kann ja irgendwie, keine Ahnung, kann ja sonst was passieren. Also kaufen die Kinder. Sagt diese Ein-Kind-Politik aus, dass du nur ein Kind haben darfst oder dass du nur ein Kind erzeugen darfst? Ich glaube, sie sagt erstmal aus, dass du offiziell nur ein Kind haben darfst. Wie viele du inoffiziell hast und wie oft das rauskommt in irgendwelchen ländlichen Gegenden oder sowas, das weiß ich nicht. Ja gut, ist natürlich einfacher, sich irgendwie, wenn man nicht auffallen will, ein Kind zu kaufen, anstatt irgendwie 9 Monate die schwangere Frau verstecken zu müssen. Das ist richtig. Trotzdem kann man sich fragen, hey, der Nachbar hat ja auf einmal von gestern auf heute 12 Kinder. Gestern hat er noch eins gehabt. Also, weiß auch nicht. Die Chinesen. Nach welchen Kriterien kauft man so ein Kind? In welchem Alter kauft man so ein Kind? Oh, keine Ahnung. Also, so detailliert habe ich den Artikel jetzt auch nicht irgendwie mitgekriegt, aber in welchem Alter würde ich ein Kind kaufen? Noch so jung, dass es beeinflussbar ist und nicht so sehr rafft, dass es jetzt gerade verkauft wurde. Ja, dann musst du das, glaube ich, irgendwie so in den ersten 2,5 Jahren machen. Wahrscheinlich, ja. Weil ich habe zum Beispiel irgendwie keine Erinnerung an Zeit vorm Kindergarten. So Kindergarten ist das Erste, an das ich mich trüb erinnere. Ja. Was ein fieses Thema. Was ist denn kranker? Ist es kranker, ein Kind zu kaufen oder kranker, ein Kind zu verkaufen? Ist eigentlich kranker, ein Kind zu verkaufen? Aber das gibt sich alles nichts, ne? Nee, ich sehe es genauso. Ich glaube, ein Kind zu verkaufen ist kranker als ein Kind zu kaufen. Also ich glaube, das kommt wahrscheinlich auf deine Bedürfnisse an. Wenn du halt ein Kind haben willst, dann... Ja. Ich meine, irgendwas muss dich ja auch antreiben, oder irgendwie muss der Markt ja auch gesättigt werden, um das jetzt mal ein bisschen zu abstrahieren, ne? Und ja. Wenn da natürlich so eine Sache wie Ein-Kind-Politik ist, dann ist ja auch nicht gerade der Überschuss an Kindern vorhanden. Ja. Oder sind es so Indien-Importe? Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, nur weil du eine Ein-Kind-Politik hast, heißt es ja nicht, dass du nicht weiterhin Spaß haben kannst und Kinder machst. Also dann, keine Ahnung, musst es ja, dann versteckst du vielleicht wirklich eine Frau und denkst dir, oh Gott, jetzt verkaufen wir das halt. Wahrscheinlich war das die eBay-Seite, die ich heute gesehen habe, irgendwie. Und ja. Eieieiei. Hm? Da müssen wir jetzt schnell weg. Ja. Ach, du meinst, es waren gar keine Dolls? Ja, genau. Ich könnte jetzt noch mal versuchen, meine Freundin zu erreichen, weil ich höre Stühlerücken oben. Wenn das mit der Stehnung noch interessant ist. Ja, für mich ist das noch interessant. Also, wir können das mal probieren, aber wie gesagt. Außerdem haben wir dann auch hier. Hast du Lust, live zu erzählen, wie Steno funktioniert? Bitte. Bitte. Nee, dann sag, nee, nervst du doch nicht. Wie stehe ich denn jetzt da? Ja, genau, das war ja auch. Guck mal, alle warten jetzt. Bitte. Nee, du lässt dir das einfach erklären. Du hörst uns auch immer, du kannst keine Angst vor uns haben. Keine Chance. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Das war ja deine Idee. Ich fange ja nicht an, hier Leute über die Ferne zu nötigen. Ja, dann war es jetzt einfach für den Show-Effekt, keine Ahnung. Ja, war gut, hat Dynamik reingebracht. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Da ich aber weiß, dass sie den Podcast irgendwann anhört, kann ich an der Stelle nochmal sagen, wie scheiße ich das finde, dass sie das jetzt nicht gemacht hat. Ja, ich finde es auch toll, dass sie das immer hört, weil da haben wir weibliche Hörer. Ja. Ja. Ich habe heute Werbung für den Podcast gemacht. Heute ist nämlich hier die Facebook-Seite der Bahn online gegangen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ich guck mal, wie die so drauf sind, und habe meinen Netzgespräche-Facebook-Account genommen und habe irgendwie gleich mal auf deren Pinnwand als 4. oder 5. Eintrag gepostet. Ich fahre gern Zug, weil da kann ich immer Podcasts hören. Das ist genial. Genau so musst du das auch machen. Ja. Und ich habe irgendwie 2 Likes bekommen und der Post ist immer noch da. Ja. Das fand ich toll. Und doch, das finde ich super, weil man sollte diese sozialen Netzwerke echt dafür benutzen. Ich habe das gestern gemacht, ich hatte irgendwie so einen Artikel geschrieben über eine neue Künstlerin aus Amerika, die, keine Ahnung, hat, die kennt noch kein Schwein hier, hat 600 Fans auf Facebook, und ich hatte die gesehen, ich fand das cool, die hat ein cooles Video, hat ein cooles Lied, hat eine coole Stimme, und habe einen Artikel geschrieben und auf Facebook bei ihr gepostet, auf der Seite, und deswegen, hey, you just made it to Germany. You just made it to Germany, und den Link da gepostet, und sie freute sich da voll drüber, und das ist voll cool, weil dann kommen die Leute auch auf deine Seite und irgendwie, das verbindet alles ein bisschen mehr. Also man sollte das echt für jeden Mist nutzen, den man da irgendwie machen kann. Ja, ich hatte jetzt genau, wann war das, gestern, heute, die gegenteilige Erfahrung mit der Social Media Kampagne. Hier war es so, dass meine Frau war essen, und Die fand das irgendwie nicht ganz so gut, was ja mal durchaus vorkommen kann, und wurde danach gefragt, wie es denn so war, woraufhin sie gesagt hat, dass es wohl nicht so gut war. Und dann, ich war leider nicht dabei, aber relativ unsanft angegangen wurde oder unprofessionell, indem sie irgendwie vom Kellner blöd angemacht wurde. Ja. Und dann wohl auch noch irgendwie von einem Zweiten. Und das war halt nicht nur wohl, ja, war nicht nur irgendwie ja, doof angemacht, sondern sie kam halt schon hier nach Hause und hat gesagt, so eine Frechheit habe ich irgendwie noch nicht erlebt in einem Restaurant und sonst was. Da bin ich halt auch erstmal auf die Facebook-Webseite von oder auf die Facebook-Seite von denen gegangen und habe geschrieben, weil die hatten eine offene Pinnwand, so, na, vielleicht liest es ja einer hier, aber und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Post war, so nach dem Motto hier, vielleicht. Ja, halt irgendwie Kritik rausgelassen, so nicht doof gemotzt, sondern, keine Ahnung, hier vielleicht pflegt die Facebook-Seite ja jemand oder vielleicht wird die Facebook-Seite ja besser gepflegt als die Gastbeziehung und ein Verantwortlicher kriegt das hier mal mit, weil meine Frau heute bei euch irgendwie so behandelt wurde, wie es sie es bisher noch nicht hatte. Mhm. Und ich habe das Ganze auch nicht weiter verfolgt und irgendwann jetzt, also das ist 3-4 Wochen her gewesen. Und jetzt heute bin ich nochmal auf die Facebook-Seite von denen gegangen oder gekommen durch einen Link und habe gesehen, dass einerseits der Beitrag fehlt, als auch die Möglichkeit fehlt, dass Leute auf die Pinnwand schreiben können, sondern die schreiben jetzt halt nur noch ihre Beiträge selber. So nach dem Motto, wir machen mal dicht für Kritik von außen. Was ich mir natürlich zum Anlass gegeben habe, gleich mal einen öffentlichen Post zu erstellen, wo ich halt geschrieben habe, guck mal hier, die haben es total verkackt, weil da hat man sich beschwert und jetzt haben sie dicht gemacht und irgendwie haben sie es wohl nicht verstanden. Mhm. Und lustigerweise hat sich dann der Typ, dem das Restaurant irgendwie gehört oder der das leitet oder sonst was, halt gesehen, dass da irgendwie ein Post entstanden ist, wo über ihn oder seine Seite geredet wurde und hat sich halt auch erstmal eingemischt. Und ich verlinke das Ding einfach nochmal zum Durchlesen für denjenigen, der einen Facebook-Account hat, weil es eh öffentlich ist. Und es ist einfach großes Kino, weil der Typ meldet sich irgendwie zweimal und es ist einfach, er demontiert sich selber. Ich habe irgendwie in dem initialen Post habe ich gemeint, so seit meiner Beschwerde haben die Honks ihre Pinnwand so eingestellt, dass sie nur noch selbst schreiben dürfen. Die haben Social Media halt mal total verstanden. Und er meinte dann darauf so, im Sinne einer Professionalität und der damit unterbundenen Möglichkeit für mich, mich zu Dingen zu äußern, die ansonsten Wahrheiten ans Licht bringen würden, ist die Sache für mich erledigt. Was? Das war so das Statement dazu, wo ich erstmal irgendwie jeden einzelnen Satz auseinandergepflückt habe. Dann war ein Tag Ruhe und dann kam er halt später nochmal an so und meinte, ich möchte dich darauf hinweisen, dass erstens deine Ausführungen falsch sind und zweitens, indem du uns als Honk bezeichnest, du Grenzen überschreitest, die gegen dich verwendet werden können. Ja. So gleich mal die implizite Drohung. So, das ist, ich weiß es nicht so. Da frage ich mich wieder, was die Leute denken, wenn sie so handeln. Also allein schon, wenn ich jetzt irgendwie ein Restaurant bin und ich habe eine Facebook-Seite, dann benutze ich, wenn ich sowas mache, das doch auch irgendwie zur Kommunikation und nicht nur wirklich zur Darstellung. Ja, klar. Weil, ich meine, er hätte ja einfach schreiben können, vielen Dank für die Rückmeldung, wir kümmern uns auf jeden Fall darum, dass das nicht mehr vorkommt, Punkt, Punkt, Punkt, und dann wird das ganze Thema gegessen gewesen. Ja, ja, also es ist einfach der Knaller. Lest es euch mal durch. Ich habe sehr gelacht. Ich habe ihm dann angeboten, noch irgendwie, war ja auch, habe ich im Podcast aufgefasst, den Schmuck-Eremit, oder? Den hatten wir ja als Thema. Der Typ, der gegen Bezahlung in englischen Gärten wohnt und nichts macht, so der Diogenes in der Tonne. Okay, habe ich ihm angeboten, wenn er auf Kundenfeedback irgendwie nicht so Wert legt, könnte doch mal beim Wechsel nachdenken. Schmuck-Eremiten sind immer gefragt. Ja, ich sehe schon, du machst dir Freunde. Ja, aber aber diese Sache mit dem Podcast promoten, die finde ich ganz gut. Ich glaube, da werde ich mal ein bisschen weitermachen. Ja, du musst es überall reinbringen. Genau, ich mach das vorhin, genauso. Vorhin, wo wir hier gesagt haben, ob das jetzt gedruckt oder so besser ist, habe ich mir auch überlegt, ich nehme jetzt einfach hier mal einfach 2-3 CDs und brenne da mal eine Folge drauf. Schreib drauf, frohe Weihnachten und leg den Zug. Ja. Genau. Dann ist es wahrscheinlich irgendwo, wo wir weder sagen, welche Folge noch wie das Ding heißt, noch irgendwie ein Link. Aber vielleicht haben wir da eine Stunde Freude geschenkt. Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, ich würde aber so eine CD nicht in meinen Rechner legen, weil ich sofort Angst hätte, dass ich ein Virus einfange. Ja, dann mach ich es halt als Audio-CD und schreib drauf hier Audio-CD. Und dann können es die Leute auch in ihren, gibt es noch Discmans? Nee, ne? Es gibt sie noch, aber ich kenne niemanden, der einen hat. Außer irgendwie außer so Mädels mit abgefahrenen Klamotten und dicker Brille und die irgendwie alternativ Indie-Style sind, die dann mit so einem Discman durch die Gegend laufen. Das sind die einzigen, die ich kenne, die noch Discmans haben. Ich hatte ja nie einen Discman. Ich bin ja traurig, dass sich die Minidisc nicht durchgesetzt hat, muss ich jetzt hier nochmal sagen. Ich habe nie verstanden, warum überhaupt irgendjemand Minidiscs benutzt hat. Weil man aufnehmen konnte in einer Qualität, die einer CD mehr oder weniger entsprach, ohne dass du das Kassettenkuddelmuddel hattest. Das war einfach, die Zeit von Minidisc war ja kurz vor MP3. Und wenn einfach Sony damals gesagt hätte, hier, wir machen auf und ihr könnt das Ding als Datenspeicher für MP3 nutzen, glaube ich, hätten wir das System heute noch. Aber das war meines Erachtens nach eine Entscheidung, ja, wenn man die anders getroffen hätte, hätte man halt irgendwie ein schönes Medium gehabt, weil es war klein, es war geschützt, es war digital. Wie viel passt du da drauf? Die hatten ein spezielles Audio-Codec-Verfahren, sodass du die CD, also von der Spielzeit passte eine Audio-CD drauf, also auch 74 Minuten oder sowas. Du konntest standardmäßig irgendwie in Mono aufnehmen und dann hat halt doppelt so lange drauf gepasst. Und vom Datenspeicher her hatten die ein Drittel von der Audio-CD, weil die hatten so ein ATRAC-Komprimierungsverfahren, was halt irgendwie zwei Drittel weggedampft hat. Also hattest so grob 200 Megabyte oder sowas. Okay. Was sich jetzt natürlich nicht viel anhört, aber für die Zeit damals durchaus ansprechbar war. Und ich meine, wenn du da mit MP3 200 Megabyte versorgt warst, hattest du halt auch schon mal deine 3-4 Stunden damals. Ja. Und das halt in einem wechselbaren Ding, wo das Medium 5 Mark gekostet hat. So günstig waren die? Mhm, die waren günstig. Deswegen, ja, also das verstehe ich nicht. Auch im professionellen Bereich hättest du da, glaube ich, irgendwie, wenn du es als Datenspeicher gehabt hättest, was machen können, weil ich habe zum Beispiel nie verstanden, wie das so mit DAT ist. Diese DAT-Tapes. Ja. Weil das war ja auch irgendwie digitale Aufzeichnung auf Band, wie diese Datasetten am C64 oder sowas, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe es nie benutzt. Keine Ahnung. Ja. Mir fällt da gerade nur das Zip-Drive ein, das auf einmal jeder hatte. Das Iomega 100 Megabyte Zip-Drive. Ja, es gab auch einen 250er, glaube ich. Ha. Ja, was es nicht alles gibt. Gab. Das Abgefahrenste, was ich gesehen hatte, war ein Kollege von mir, der ist irgendwie relativ früh in die Schweiz gezogen. Der hat mir da mal ein Prospekt zugeschickt von so einem Versender, die nur so abgefahrenen Scheiß verticken, so wie Pearl ungefähr. Und da gab es für den Rechner, für den 5¼ Zoll Einschub, gab es einen Toaster. Oder so ein Mini-Backofen, so wo du konntest einen Toast mit einer Scheibe Käse reinlegen und hattest halt oben und unten so eine Heizspule und konntest dir dann halt einen Käsetoast im Rechner backen. Was allein schon aus dem Gesichtspunkt total geil war, weil das die Zeit war, wo alle Leute angefangen haben, irgendwie ihre Rechner aktiv zu kühlen und Wasserkühlungen reinzuschrauben. Und ich glaube, wenn du irgendwie angekommen wärst und hättest gesagt, hier, auf der Netzwerk-Session, ich mach mal fetten Toast jetzt. Das wäre geil gewesen. Schon. Not bad. So, ja. Hast du Filme geguckt seit letztem Mal? Ich habe fast nur Serien geguckt. Okay. Ich überlege gerade, ich habe Super 8 habe ich gesehen. Ah ja, und? Der empfohlen wurde, den ich für, der war cool. Ja. Aber den hatten wir schon besprochen mit Jakob zusammen, beziehungsweise er hatte, glaube ich, drüber geredet, ne? Was habe ich denn noch gesehen? Ich glaube, ansonsten habe ich nur so Billo-Kram gesehen, so Human Centipede 2 oder. Oh Gott, und wie war der? Den habe ich selbst nicht ertragen. Zu schlimm oder zu blöd? Eine Kombination aus allem. Okay. Der war, glaube ich, auch irgendwie in Schwarz-Weiß gehalten, weil er einfach zu krank und extrem war. Ja. Habe ich mal irgendwie so ein bisschen durchgespult und das war's. Ansonsten habe ich noch gesehen Alles muss raus mit Will Ferrell. Ja. Der war aber auch überhaupt nichts für mich. Das war irgendwie so ein Typ, der erst aus dem Job gefeuert wird und dann von seiner Frau, die man im ganzen Film nicht sieht, vor die Tür gesetzt wird und dann zu Hause ankommt und sein ganzer Kram steht irgendwie auf der Wiese. Dann fängt er halt an, vor seinem Haus zu wohnen und muss dann da weg, weil Polizei und so, und macht dann einen Flohmarkt und verkauft sein Leben. Mhm. Und ja, der lief irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden und da ist gefühlt nichts passiert. Okay. Nee. Ansonsten kann ich nicht wirklich was filmmäßig beisteuern. Gut. Aber die Musik ist auch irgendwie durch. Gerade. Ich höre überhaupt keine die ganze Zeit. Ah. Was ich sehr angenehm finde. Also ändere da bloß nichts dran. Nein. Ja, die Stunde ist auch voll, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich gepackt, ne? Haben wir es gepackt. Haben wir es gepackt. Gott dann, sei Dank, puh. Puh, ohne Themen. Informiere dich das nächste Mal hier über Stenografie, da haben wir zumindest eine Sache. Und, ja, und ich lese nochmal in meinem Guinness-Buch der Rekorde und erzähle noch was über Kürbisse. Ich werde versuchen, meine Freundin zu überreden, das nächste Woche oder wann auch immer wir wieder sprechen, selbst vorzutragen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde es versuchen. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das hören mögt. Und ja, hoffe in den Comments das ein oder andere zu hören, so wie das bei der letzten Folge war und was mich sehr erfreute. Und dann geb ich noch an dich weiter. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer reinhauen. Reinhauen.